Der Wassermann von Schalkmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 6. Waterloo. Es war nicht der erfrischende, reine, klare Geschmack des Aquamarilla-Tees, der ihn so überraschte, sondern der schockierende, fahle, pappige Geschmack des Tees, der mit seinem eigenen Leitungswasser zubereitet worden war, um sich zu vergewissern, dass er auch nicht irrte und ein angenehmer Geschmack sich möglicherweise nicht doch erst mit sinkender Temperatur einstelle, wartete Herr S. eine Weile, bevor er ein weiteres Mal kurz daran nippte. Keine Veränderung. Der Geschmack war bestenfalls als bitter zu beschreiben, obgleich pappiges ungleich besser traf. Ein paar weitere Male schmeckte und kostete Herr S. noch vorsichtig jenen Tee, dann aber schob er das Glas behutsam zur Seite und widmete sich voll und ganz dem Aquamarilla-Getränk. Er war in der Tat vorzüglich, so dass er im wahrsten Sinn des Wortes ab jetzt auch dem anderen Glas den uneingeschränkten Vorzug gab. Doch etwas störte ihn an der ganzen Sache. Als er so darüber nachdachte, den Aquamarilla-Tee einem feinen Tropfen edlen Weines gleich in seiner rechten Hand sorgsam schwenkend, damit sich das Bouquet voll und ganz entfalte, wurde er plötzlich etwas gewahr. Natürlich, das ist's, worauf er sich bereits zuvor einfach keinen Reim habe machen können. Als er es den Teebeutel auf dem Teller betrachtete, bemerkte er erst dessen Etikett. Es handelte sich doch tatsächlich um einen einfachen Teefix, den, wie er mit Bestimmtheit wusste, miserabelsten und billigsten Blend von Schwarztee, den man hierzulande nur kaufen könne. Ironischerweise war es auch gerade jene Marke, die man zu 90% in einem österreichischen Café vorgesetzt bekommt. Traurigerweise war Teefix selbst in den gehobenen Cafés State of Art, wenn man dort einen Tee bestellte. Zumeist pflegt man in einem Etablissement auch noch eine Scheibe Zitrone dazuzulegen, um ihn bei Bedarf geschmacklich etwas aufzupeppen. Da fiel es ihm plötzlich wie Schuppen von den Augen. Wie schön klar der Tee doch wird, wenn man einen Spritzer Zitronensaft hineinträufelt, und wie schal doch gleichsam der zweite Aufguss eines billigen Beuteltees doch schmeckt. Österreich ist und bleibt nun einmal eine Kaffeenation, aber ist etwas Niveau in diesem Kontext tatsächlich zu viel verlangt? Dachte sich Herr S. betrübt. Dabei hatte er die Anwesenheit seines Gastes schon fast vergessen, und erst als sich dieser durch eine plötzliche Nachfrage lautstark bemerkbar machte, wurde Herr S. seiner wieder gewahr. Gut, nicht wahr? Nein, sagen Sie nichts, ich habe es bereits in Ihrer Mimik gelesen. Diese anmaßende Zuversicht und freche Vorwegnahme jedweder Kritik, nein, nicht jedweder seiner Kritik, ärgerte Herrn S. irrsinnig. So erwiderte er nur in knappen Sätzen. Ja, der Tee ist in Ordnung. Für einen Teefix wirklich nicht. Diesen mittelmäßigen Kommentar hatte Husserstratter sichtlich nicht erwartet, weshalb er für ein paar Sekunden nicht recht wusste, wie er darauf reagieren sollte. Dann aber gewann er seine Fassung zurück und meinte, so sieht mir das aber nicht aus, die Tasse ist ja schon fast ganz leer. Und wie steht es um die andere? Was ist los, Jess? Schmeckt Ihnen denn plötzlich Ihr Wasser nicht mehr? Mit meinem Wasser bin ich zufrieden, guter Mann. Das ist es nicht. Es ist ja Tee, der nichts heißt. Teefix? Was soll das? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Zugegeben, diese Wahl ist wohl nicht die beste gewesen und dennoch hat sie ihre Wirkung nicht verfehlt. Sie schmecken ihn, den Unterschied, nicht wahr? Ja, Herr S. schmeckt den Unterschied sehr wohl, aber er würde einen Teufel darauf geben, dieser widerlichen Person das einzugestehen. Er hielt sich bedeckt bis zum Schluss, und als Husserstratter mit seinen starrenden Augen wortlos eine Entscheidung einforderte, entgegnete Herr S. lächelnd. Danke für Ihren Besuch und danke dafür, dass Sie mich informiert haben, Husserstratter. Ich werde Sie bei Bedarf kontaktieren. Husserstratter wollte etwas entgegnen, aber Herr S. kam ihm zuvor. Machen Sie mir bitte einen Kostenvoranschlag, Husserstratter. Meine Kontaktdaten haben Sie doch, nicht wahr? Ich werde die Sache überschlafen, wie ich es bei Anschaffungen dieser Dimension stets zu tun pflege. Einen schönen Tag noch. Mit diesen Worten ging Herr S. in die Küche und erledigte den Abwasch. Diese Schlacht, trat Husserstratter unmittelbar ins Bewusstsein, hat er wohl verloren. Er packte die bullige Wasserflasche und seine Unterlagen routiniert zurück in den schwarzen Aktenkoffer. Dieser war, fiel Husserstratter auf, trotzdem um mindestens einen Liter leichter sein musste als zuvor, unnatürlich klobig und schwer, als er geschlagen das Feld räumte und sich daran machte, die Wohnung Herrn S. zu verlassen. Beim Hinausgehen aber suchte er merklich angestrengt, Kontenance zu wahren, verabschiedete sich jedoch erhobenen Hauptes und in vorbildlicher Manier von seinem Gastgeber, denn er war eben doch ein Profi. Was er jedoch nicht wusste, war, dass Herr S. sich kurz darauf tatsächlich eine Wasserfilteranlage zulegen würde, nur eben keine von Aquamarilla. Es muss nicht immer ein Stern auf der Haube sein, mochte sich Herr S. an jenem Abend, bevor er sich zur Ruhe legte, gedacht haben. Der Filtertee aber hatte ihm tatsächlich gemundet. Ende des 6. Kapitels. Ende von Der Wassermann. Gelesen von Schalkmann.